vielleicht noch ganz kurz, unser Gast würde auch ganz gerne noch ein paar Worte sagen und dann fangen wir den Dialog an. Ja? Ich versuche so gut ich kann zu übersetzen, habt Geduld mit mir, ich bin Ingenieur Biotechnologie, habe nichts mit Übersetzung zu tun und ich habe hier einen wunderbaren Helfer, weil wenn mir die Worte fehlen, vielen Dank. Ja. Je m'excuse de ne pas pouvoir parler. أنا أعتذر أني ما أستطيع ترجم ما أتحدث باللغة مثل الزملاء ولكني أجد نفسي هنا ربما الشاهد الوحيد اللي كنت حقيقة في صميم الواقع في العشر سنوات الأخيرة اللي قادت للأوضاع اللي نعيشوها اليوم ولذا أعتقد أن من حقكم علي أني على الأقل أن نعطيكم شهادة من ونظرتي على الشيء هذا. Also ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt hier nicht auf Deutsch meine Worte halten kann, aber da ich ja anscheinend hier im Podium der Einzige bin, der wirklich direkt mittendrin gesessen habe in der Revolution und es nicht von außen gesehen hat, wollte ich doch die Gelegenheit nutzen und Ihnen auch mal ein paar Eindrücke von innen drin geben, wie eigentlich es aussah und wie die Revolution war. أنا أتذكر جيدا عام سنة 2000 أول مرة شخص تجرأ على الرئيس بن علي وكتب في جريدة لومون ديبلوماتيك أنه الرئيس بن علي يخطط لرئاسة مدى الحياة وكان النتيجة أنه بعث له مجموعة أطلقت عليه النار لحسن الحظ هو ما توفاش ولكن الضغط والشيء اللي صار عليه أنه جعل بن علي يستدعاه ويحاسب ويعوض له بالمال حتى يضمن السكوت متاعه. يعني الشخص كتب على الموضوع هذا. Im Jahr 2000 kam die Information raus, dass Ben Ali eventuell vorhat, bis zum Rest seines Lebens das Land zu regieren. Und da hat es ein Mensch gewagt, dieses Thema schriftlich auszudrücken in der Presse und es zu kritisieren und es in die Öffentlichkeit zu bringen, was die Wirkung hatte, dass eine Gruppe den Ben Ali angegriffen hat, ihn angeschossen hat, woran er nicht gestorben ist, aber hat dazu geführt, dass Ben Ali diesen Reporter eingeladen hat, kritisiert hat, aber auch ihm Geld angeboten hat. Er soll nur schweigen, damit es endlich ruhig wird, damit nicht sozusagen das Volk in Unruhe gebracht wird. ثم بعد ذلك جاء لضرب الشهير للصحفي المشهور توفيق بن بريك واللي حقيقة أخذ صدى كبير واللي جعل حقيقة لأول مرة بن علي معناها يخرج عن طوره ويتحدث بشكل يظهر أنه واقع في مأزق أمام الرأي العام. Und dann kam der berühmte Journalist Tawfiq bin Briq, der dazu geführt hat, dass Ben Ali seine Maske hat fallen lassen und nicht seine typische ruhige, freundliche Art zeigte, sondern eigentlich zeigte, unter wie viel Druck er sich fühlte und wie er sozusagen darauf reagieren musste. وفي صيف 2001 زاد لما أنا صدرت الرسالة اللي كنت كتبتها وانتقدت فيها سيطرة بن علي على القضاء حصلت موجة من التفاعل ومن المساندة ومن ورجة في داخل النظام نفسه بشكل ظهر حقيقة طبيعة نظام بن علي. Und als ich im Sommer von 2001 meinen Brief an Ben Ali geschrieben habe, in dem ich ihn aufgefordert habe, den Richtern und den Gerichten mehr Macht und mehr Freiheit zu bieten, gab es eine große Furore und Bewegung im System und auch Unterstützung von verschiedenen Seiten, die aber dazu geführt haben, dass es sichtbarer wurde, wie wackelig das System eigentlich war. هذه أمثلة فقط أردت أن أقولها ليبين لكم أنه في داخل تونس أصبحت هناك أشخاص لا تخاف بن علي وأنه حقيقة ولدت الاحتجاج على بن علي أو ما نسميها احنا في تونس لا ديسيدانس الحركة الاحتجاجية اللي في تونس ويمكن نعطيه أسماء مثل سيام بن سدرين منصف مرزوقي غيرهم كثيرين لكن ثم نواة حقيقة لا يتحكم فيها بن علي وكنا مدعومين سواء بالسند الداخلي قوتنا في المجتمع متاعنا وإلا بالسند الخارجي سواء الدبلوماسيين الدول الديمقراطية أو بالمنظمات الحقوقية العالمية. Damit will ich vor allem zeigen, dass es in Tunesien immer mehr Aktivisten gab, Menschen, die keine Angst mehr hatten von Ben Ali, zum Beispiel wie Serhan Ben Sedrin und andere, die mutig waren und die es gewagt haben, ihre Meinung zu zeigen und ihre Kritik zu äußern. Und wir haben schon damals Unterstützung von innen bekommen, durch Leute, die uns gesagt haben, dass wir weitermachen wollen, dass es richtig ist, und auch zum Teil von außen, diplomatische oder von Organisationen von Menschenrechten und Demokratie vom Ausland. نحن فعلا كنا تحت معناها المجهر في كل تحركاتنا في كل صوت وفي كل حركة وفي كل كلمة ننطقها بن علي يتابعنا في كل مكان ولكن في الحقيقة هو حسبها معناها الطريقة تقييمه للوضع تقييمه على أنه أننا كنا عدد قليل واعتقد أنه ما دام هو احنا عدد قليل وهو يتابعنا ويسمع كل تحركاتنا أنه قادر على احتواء هالوضع الجديد اللي تخلق له في نظام الاستبداد متاعه. Und wir waren wie unter dem Mikroskop. Ben Ali und sein System hat jeden Schritt, den wir gemacht haben, jedes Wort, was wir geschrieben oder gesagt haben, beobachtet und dokumentiert mit seinen Geheimdiensten. Was aber dazu, was zeigte, dass er eigentlich die Lage unterschätzt hat. Und er dachte, wir sind eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe an Dissidenten und Aktivisten und es reicht, wenn er diese alle beobachtet und unter Kontrolle hält. Und damit hat er eigentlich die Lage unterschätzt. هناك ملاحظة أخرى لابد أن حتى نفهم الوضع كيفاش تحول في تونس بالشكل هذا هو أنه أجهزة الاتصالات الحديثة رغم كل الحصار والحجب اللي كان مسلط عليها كانت حقيقة الهاجس الأكبر والأداة الأساسية اللي كنا نستعملها وكان عندنا معناها ضرورة في أن أي عملية تصير أي احتجاج أي تجاوز أي حركة جماهيرية تقع في أي منطقة أن المعلومة تخرج حينيا وكانت هناك تنسيق معناها بين عشرات وإذا ما قلتش مئات المدونين والنشطاء معناها سواء في واتصال مباشر ما بين الخارج والداخل وتعاون كبير في هذا المجال على نقل كل المعلومات اللي حاول النظام إخفائها سواء عن فساده أو عن استبداده. Aber ich muss auch hier betonen, dass es sehr wichtig war, die technologische Entwicklung und die neuen Möglichkeiten, die wir hatten. Wir haben ein sehr, sehr gut zusammenarbeitendes Netzwerk gehabt an Aktivisten, an Blogger. Und es war die Regel des Tages, egal wo eine Information zu finden war, über Korruption, über Demonstrationen, über Misshandlungen, dass diese so schnell und sofort verbreitet wird im Internet und über Medien, im Inland, aber auch im Ausland. Das heißt, die Strategie, so schnell wie möglich die Informationen rausbringen, damit der Staat, der versucht, alles verschwinden zu lassen, alles unter den Teppich zu kehren, keine Chance mehr hat, dies zu machen, weil einfach alles an die Oberfläche kommt, dank der neuen Technologien, die dies ermöglicht haben. أنا نعطيك مثال آخر معناه من العينات بتشوفوا التطور متاع الواقع أنا مثلا وقت اللي قبل تقريبا 6 أشهر من انتخابات اللي أرادها بن علي عام 2010 معناها وأكدت أنه ماشي في رئاسة مدى الحياة طلبت وكتبت في الصحافة لو أن نوصل أن نعمل له حزب افتراضي فيه 100,000 مشترك على صفحة الفيسبوك لما بلغنا الانتخابات هذه في أكتوبر 2010 احنا كنا 600,000 على الفيسبوك لما جاءت 14 أكتوبر احنا ولينا 1,400,000 على الفيسبوك احنا اليوم 1,600,000 على الفيسبوك. Nur um das mal in Zahlen auszudrücken, als im Jahr 2010, 6 Monate vor den Wahlen, Ben Ali angekündigt hat, dass er nochmal eine Wahl machen möchte, um sich fürs Leben lang wählen zu lassen, hatte ich den Vorschlag gehabt, dass wir eine virtuelle Partei gründen und diese über Facebook sich organisiert. Und mein Ziel war damals, dass wir doch es möglich sein müsste, 100,000 Mitglieder dieser Partei zusammenzubringen über Facebook. Die Realität sah aber so aus, dass wir kurz danach die 100,000-Grenze überschritten haben und dann sogar am Tag der Wahl hatten wir 1,4 Millionen Teilnehmer an dieser virtuellen Partei. Was euch nur das Gefühl geben soll, wie schnell diese Kommunikation über diese neuen Mittel möglich war und wie das dazu führte, dass die Leute mehr Mut bekommen haben, sich zu äußern. هناك شيء آخر في الحالة التونسية لا يمكن تجاهله وهو النسق، ارتفاع النسق على النهب، أنه العائلة متاعه جميع أفرادها استباحوا البلاد، وكل شخص أصبح يحاول أن ينهب ويكتسب وأكثر ما يمكن، بمعنى أنه إذا واحد منهم عمله تيل جميعهم يريدون أن يكون يصبحوا ملاك نزل وشركات سياحية، إذا واحد عمل شركة طيران يصبحوا الكل يحبوا شركات طيران، إذا واحد عمل تلفزة يصبحوا الكل يعملوا شركات تلفزة، إذا واحد يحب يعمل شركة اتصالات معناها شيء غريب، وهذه هاي توا موجودة ويمكن بينها لكم بالتفصيل. Und was auch die Lage zugespitzt hat, war, dass diese Familie und diese Regierung das Klauen und den Diebstahl institutionalisiert hat, wie der Herr Professor Ruf schon gesagt hat, aber dass das Ganze dann auch wirklich ad absurdum geführt hat, denn dann gab es auf einmal Trends des Klauen. Das heißt, wenn eine Familie festgestellt hat, sie machen Reisebüros, dann wollten auf einmal alle im Reisebüro ihr Geld schnell verdienen, weil da konnte man wahrscheinlich schön viel Geld klauen. Und wenn dann jemand im Bereich Kommunikation eine Firma eröffnete, wollten auch alle anderen schnell Kommunikationsfirmen haben. Das heißt, es gab dann regelrecht Moden des Clowns. Wo kann man am schnellsten, am meisten klauen? Und das hat die ganze Lage in die Absurdität geführt. Man الهيمنة اللي صارت والنهب اللي صار على البلاد خلى المناطق الداخلية تقريبا شبه معدمة، وبدت كانت واضحة بالنسبة لنا الاحتجاجات، صحيح أغلبها ما تظهرش عندكم أنتم في الأخبار وما تبلغكمش، ولكن احنا كنا نتابعوا فيها ونحسوا في المستوى متاع النسق التصاعدي اللي صارت فيه والحدة اللي قاعدت تكبرها، ولم يكن غريب علينا الشيء الوحيد اللي كنا ما نعرفوش هو وقتاش وما هي الحادثة التي ستأتي بنهاية نظام الرئيس بن علي. Und während diese ganzen Trends lief und diesen ganzen Diebstahl, war die Armut, also auch die kulturelle Armut und die Regierungsarmut im Land immer schlimmer. Und es wurde aber auch vieles abgeschattet, sodass einfach viele Informationen über was in Tunesien passierte, kamen gar nicht zu euch hier nach Europa. Aber wir, die intern waren und die uns organisiert haben, haben natürlich die Ohren aufgespitzt, um alles mitzukriegen. Und jede Demonstration und jede Aktivität wurde von uns ganz stark verfolgt. Und wir haben gemerkt, dass der Druck wuchs und dass auch immer mehr Sachen passierten. Was uns nicht klar war, wann das Fass voll wird und wann es dann tatsächlich explodieren würde in eine Revolution. Das war uns auch an dem Zeitpunkt nicht klar und wann letztendlich das dazu führen wird, dass die Regierung wechselt. انتم كلكم ممكن تسمعتوا بقضية البعزيزي وكيف وصل به من الوضع اللي هو فيه أنه أحرق نفسه، ولكن ما تعرفوش اللي قبل 6 أشهر ثم شخص آخر، شاب آخر أحرق نفسه في منطقة ماتر في الشمال التونسي، وبعده بشهرين ولا 3 أشهر ثم شاب آخر أحرق نفسه في مدينة المنستير، وبعده ثم شاب آخر قبل أيام من البوعزيزي أحرق نفسه زاد في الجنوب. معناها الشيء كان متراكم ومتواتر، والإحساس اللي كانت العملية ما ظهرتش في الأول هو الكل انفجر مع عملية البوعزيزي. Ihr habt alle die Geschichte von dem jungen Mann Bouazizi gehört, der sich verbrannt hat. Aber was viele Leute gar nicht in der Welt mitgekriegt haben, war, dass schon 6 Monate vor Bouazizi ein anderer junger Mann im Süden sich auch verbrannt hat und 2 Monate später noch ein Mann sich verbrannt hat. Das heißt, die Lage war schon derart hart, dass solche Verzweiflungsakte öfters vorkamen, bevor ihr in Europa das überhaupt mitgekriegt habt, wie schlimm die Lage geworden ist. عندما بدأت المظاهرات في سيدي بوزيد بدأت ردود الفعل في مختلف مناطق الجمهورية. احنا كنا نحسب فيها في الأيامات الأولى كانت تصير 5-6 مدن تصير فيها احتجاجات، بعد ارتفعت إلى 10، وصلت في الأيامات الأخيرة حتى 40 مدينة في نفس الوقت ما عادش الأمن قادر على باش يسيطر عليها. معناها احنا عرفنا أن الرئيس بن علي والجهاز متاعه ما عادش قادر يسيطر على البلاد في الوقت هذاك، وكنا عارفين أنه نظام منتهى. Als die Demonstrationen fing das an und verbreitete sich. Und als dann Demonstrationen in 5 Städte waren, griff die Armee und die Polizei stark ein. Dann waren es auf einmal 10 Städte und irgendwann mal waren es 40 Städte, wo es Demonstrationen und Aktivisten gab. Und dann haben es die Sicherheitskräfte nicht mehr geschafft, die Lage unter Kontrolle zu behalten. Und dann war uns klar, es ist vorbei. Das System Bouazizi kann nicht mehr, Entschuldigung, das System Ben Ali kann nicht mehr die Lage unter Kontrolle halten, weil wir es geschafft haben, uns die Lage, also die Demonstration so weit zu verteilen, dass es nicht mehr mit der kleinen Anzahl, die ihm noch zustehen, unter Kontrolle kriegen konnte. بحيث أن بقدر ما كان نظام بن علي قائم على الدقة والشبكات متاعه اللي مكمل بها جميع البلاد في المرحلة الأخرى وأصبح تقريبا لا يملك أي معناها حاجة حقيقية ممكن يسيطر بها على الأوضاع داخل البلاد ولا يجد نفسه معزول ولا لا يملك إلا الرصاص والفرق الخاصة اللي يمكن يقتل بها الشهداء اللي ماتوا في هذه الثورة. Das heißt, die Lage änderte sich von der Situation, wo die Regierung noch mit sehr genauen Abhörmethoden versucht hat, alle zu beobachten und zu bewachen und Einzelne rauszupicken vom Geheimdienst, bis zu der Situation, wo auf einmal das System nur noch die nackten Gewehre hatte und die Waffen hatte und die Kugeln, die sie dann benutzten, um die armen Demonstranten zu erschießen. Und damit war dann klar, dass wenn das die einzigen Mittel sind, die er noch hat, dass er eigentlich ausweglos und eigentlich nicht mehr die Lage unter Kontrolle gewinnen kann. نحن في هذه الأيام كنا نتبادل على الإنترنت وعلى الهواتف النقالة وعلى جميع وسائل الاتصالات كل ما يحدث في جميع أنحاء الجمهورية. وكنا تقريبا أكد لكم نعرف الوضع خير حتى من مخابرات متاع بن علي نفسه. Wir haben in der kritischen Zeit übers Internet und über Mobiltelefone ein derartig dichtes Informationsnetzwerk gehabt, um auszutauschen, was überall passiert in dem ganzen Land, dass wir eigentlich am Ende ein besseres Informationsnetzwerk hatten als das Geheimdienst von dem Land selber. Und als wir am 14. النزول إلى بالمظاهرة إلى وزارة الداخلية معقل معناها الاستبداد بالنسبة لتونس رمز بالنسبة لتونس وهي رمز كانت مقر الإقامة العامة نتاع الاستعمار زاد قبل احنا كنا حقيقة نعتقد مقررين العزم أن وزارة الداخلية ليست إلا مرحلة في الطريق إلى قصر قرطاج وأنا شخصيا نتفكر أني أيقظت كامل أفراد العائلة أبنائي وزوجتي وطلبت منهم النزول إلى الشارع ونزلوا جميعا لأننا نعتقد أن كل شخص زايد كان عنده دور في الوقت هذاك ومهم بالنسبة لنا أن نكون كثيرين. Als wir entschieden hatten am 14. Januar, dass wir zum Innenministerium marschieren wollen. Und das Innenministerium hat in Tunesien eine sehr wichtige Position, weil es auch das Machtzentrum der Kolonialmacht damals gewesen war. Als wir entschieden haben, dahin zu gehen, war uns allen klar, das ist der Anfang des Weges, der nachher zum Kurtaj-Palast geht vom Präsidenten. Und es war an dem Tag ganz wichtig, dass wir uns stark machen, indem wir alle da sind. Und ich habe persönlich meine ganze Familie aufgefordert, jeder, meine Frau und die Kinder, dass sie alle mit auf die Straße gehen und dass wir alle gehen. Und so war es wichtig für uns, dass wir alle da sind und damit aber auch signalisieren, das ist für uns alle, das gehört uns alle und so hat sich das dann auch entwickelt. المهم أن بن علي تملكه الرعب وقرر الفرار ولكن لازم تعرفوا أنه لما قرر الفرار من أكثر من 70,000 معناها رجل أمن من جميع الأصناف ما كان تحت أمرته تقريب إلا 10,000 عون أمن ما زال في كامل تراب موزعين على كامل تراب الجمهورية ما زال عنده بهم اتصال والحاجة الأخيرة كان يعرف أن الجيش يرفض إطلاق النار على المواطنين التونسيين وهذه ميزة من ميزات المؤسسة العسكرية التونسية. Und als Ben Ali die Panik ergriff und er geflohen ist, hatte er 70.000 Sicherheitskräfte im ganzen Land verteilt gehabt. 10.000 von denen waren immer noch in Kontakt mit ihm und lagen immer noch unter seinem Kommando. Ja. Aber das Bewundernswerte an der tunesischen Lage ist, dass das Militär nicht auf das Volk schießen wollte. Und das ist das, was am Ende des Tages das tunesische Volk gerettet hat. المهم في هالقصة الكل هو أنه كان بعد ما فر بن علي وصار منها وكان الوضع بنفس في ذلك الظروف اللي ربما تتذكرها بعض الكثير منكم، كان أمامنا خيارين، إما تتحول إلى حرب معناها حرب أهلية وانتقام من كل الذين نكلوا بنا ونهبوا البلاد، وإلا أننا نختار الحل السلمي ونرضى جميعا بأن النظام سقط، النظام القديم، وأن نتجه إلى وفاق لبناء نظام جديد ديمقراطي، وهذا هو الحل اللي حقيقة نتبع فيه، وربما هذا الاختلاف اللي ما بيننا وبين الوضع في مصر اليوم. Und nachdem Ben Ali geflohen ist, standen wir vor zwei Möglichkeiten. Der eine Weg ist der Bürgerkrieg und Rache nehmen von all den Dieben und versuchen sozusagen per Gewalt alles wieder zurückzudrehen und zu ändern mit viel Blutvergießen. Oder eben die friedliche Lösung, zu sagen, das System ist gefallen und wir müssen jetzt Einheit finden, wir müssen in die Zukunft schauen und wir müssen unser Land wieder aufbauen. Das ist der Weg, für den wir uns in Tunesien entschieden haben und das ist der Weg, der jetzt vorangeht und wo es vielleicht vom Ablauf her auch etwas anders läuft als in Ägypten vom Prozess her. نحن اليوم نتجه لانتخاب مجلس السيسي يوم 23 أكتوبر. مجلس السيسي ستشرف عليه لأول انتخابات ستشرف عليه لأول مرة هيئة مستقلة للانتخابات، لا دخل للسلطة في أي مرحلة من مراحل الانتخابات فيها. الحاجة الثانية أن المجلس السيسي هذا ستنبثق عليه حكومة ورئيس جمهورية منتخب ويكونوا هم اللي مثلوا السلطة الشرعية خلال المرحلة الانتقالية الثانية حتى انتهاء من عمل من العمل الدستور. والحاجة الأخيرة أن الانتخابات متاع المجلس التأسيسي لن يكون لأي مسؤول في الحزب ولا في نظام التجمع ونظام بن علي السابق الحق في الترشح فيها. وهذا تقريبا بسطة عامة وشكرا. Okay, okay. Und am 23. Oktober werden wir die ersten Wahlen haben und zu diesen Wahlen darf keiner, der in der vorherigen Regierungspartei beteiligt war, teilnehmen an den Wahlen. Und so haben wir in unserem Land zum ersten Mal eine vollkommen freie Wahl, die nicht vom alten System organisiert wird, strukturiert wird. Und vielen Dank, damit möchte ich gerne meine kurze Rede beenden. absehbar kann man natürlich diskutieren, was man darunter versteht. Ich denke, absehbar war eigentlich vieles. Man sagte, es kann nicht so weitergehen. Aber das sagte man auch schon seit 10 Jahren. Ja? Also der Zeitpunkt ist eben für so etwas nicht absehbar. Und was Mokhtar Yahyaoui gerade gesagt hat, es haben sich schon viele Leute verbrannt. In Algerien mittlerweile über 100. Das kümmert niemanden. Das ist nicht das automatische Rezept zur Revolution. Ich denke, dass... Das ist jetzt ein bisschen, ja, ist nicht politologisch, das ist etwas unter der Gürtellinie, aber ich denke, dass Ben Ali, die Tunesier nannten ihn ja den Präsidenten Abitur minus 3, weil er wegen schlechter Leistungen 3 Jahre vom Abitur von der Schule geflogen ist. Das sind die kleinen Rachemechanismen des Volkes, wenn man nur noch den Witz oder die Bösartigkeit hat. Aber ich denke, er war also schon eine Ausgeburt von Primitivität, das ist auch seine Kleptokratie. Das hat auch mit Personen zu tun. Mubarak war vielleicht ein Stück cleverer, aber er versuchte auch, seinen Familienclan mit seinem Sohn Gamal zu etablieren. Dass der derzeitige König in Marokko etwas klüger ist, ist eine Sache. Aber ich denke, man sollte das nicht unterschätzen. Und wir haben die dumme Angewohnheit, dass wir erst schauen, wenn Blut fließt. In Marokko ist übrigens auch Blut geflossen. Nicht viel, aber es waren Hunderttausende auf den Straßen. Und der König hat versprochen, was Mokhtar besonders freuen wird, endlich eine unabhängige Justiz einzurichten, wäre auch was Neues, und einen gewissen Konstitutionalismus zuzulassen, dass nämlich die Regierung dem Parlament und nicht dem König verantwortlich ist. Wenn es friedlich geht, denke ich, sollte das gut sein. Es gibt aber einen anderen Faktor, und ich glaube, den dürfen wir nicht unterschätzen. Damit kommen wir jetzt natürlich auf ein relativ heißes Gebiet. Die USA haben im Fall Tunesien und im Fall Ägypten die Bewegungen unterstützt. Es gibt eine ganze Reihe von Äußerungen, sowohl des Sprechers von Hillary Clinton wie von Barack Obama selbst. Wir unterstützen diesen Wandel, wir wollen diesen Wandel, weil man begriffen hat, dass das Fass voll war, dass es so nicht weitergehen kann. Und lieber einen halbbürgerlichen Übergang mit einer pluralistischen Demokratie mit mehr Rechtsstaatlichkeit, die auch den ausländischen Investitionen zugute kommt nebenbei, und dafür aber die Kontrolle behalten. Und ich denke, das ist die derzeitige amerikanische Strategie, wo man nun lange darüber diskutieren kann, ob das auch die Lehre aus 2 verlorenen Kriegen in Irak und in Afghanistan ist, ob das ein erstes Anzeichen dafür ist, dass die USA nicht mehr der einsame Hegemon sind und wir von einem Monopolaren zu einem multipolaren System auf dem Weg sind. Das sind alles andere Spekulationen, aber ich denke, das war in Tunesien auf jeden Fall, wo der Oberkommandierende der Armee 3-mal den US-Botschafter getroffen hat, bevor er Ben Ali den Befehl verweigerte. Genauso in Ägypten, wo Annan sofort nach Washington gefahren ist, wo der US-Verteidigungsminister gesagt hat, dass er mindestens 6-mal zusätzlich mit ihm telefoniert habe. Also das sind Neuerungen. Warum das dann in anderen Ländern anders aussieht, hat wieder andere Gründe. الحقيقة احنا في تونس نتمنى لو أننا نتخلص منه كما تخلصنا من بن علي في لحظة النظام القديم ولكن ليس من السهل أن تتخلص من نظام معناها تلبس ببلاد نصف قرن كاملة 56 سنة معناها ما هوش حاجة بسيطة احنا نعرف إدارتنا شرطتنا كل شيء معناها قضاءنا جميع مؤسساتنا تعليمنا كل شيء متلبس بهالنظام القديم هذا شيء ما هوش حاجة باش نبدلوها من يوم إلى آخر احنا اللي عملناه أننا حاولنا تفكيك الأسس المبني عليها هالنظام وحلينا الأبواب اللي كان هالنظام هذا مسكرها على كل من عليه ترجمة Ja, natürlich. Also wenn es nach uns ginge, würden wir natürlich gerne das System Ben Ali in einem Moment komplett ausschalten wollen. Aber lass uns mal ehrlich sein, wir reden hier über ein System, welches über Jahrzehnte dieses Land regiert hat und daher in allen Lebensaspekten sich eingepflanzt hat, nicht nur bei der Polizei und bei der Justiz, auch bei Sachen wie beim Schulwesen, letztendlich bei allem, bei den Zeitungen. Das heißt, es ist einfach wie ein Lebens Teil des Lebens des normalischen Tunesier. Und sowas kann man nicht ohne weiteres einfach ausschalten, selbst wenn man es will. Was wir versucht haben zu machen, sind die Basen, auf denen so ein System steht, auseinanderzuziehen, sicherzustellen, dass es schwieriger ist, sich wieder zu organisieren und Türen zu schließen, dass Vertreter des alten Systems wieder neue Machtpositionen ergreifen. Und von da aus müssen wir Schritt für Schritt weitergehen. Uns ist klar, dass man nicht von heute auf morgen sagen kann, Ben Ali ist weg und damit ist das System tot. Ja, was Sie gerade geschildert haben, das macht die Besonderheit dieses Umbruchs aus. Das heißt, ich glaube, die Politikwissenschaftler, Herr Ruf kann mich korrigieren, definieren eine Revolution im klassischen Verständnis so, dass irgendwie eine politische Kraft sich bildet, immer weiter verstärkt, sodass irgendwie ein Parallelsystem zu der herrschenden Regime entsteht. Und das wird immer stärker und dann entsteht ein Konflikt. Also die zweite Bewegung ist im Untergrund und dann entsteht ein Konflikt mit dem Hegemonialsystem und irgendwann ist sie viel mächtiger und dann übernimmt sie die Macht durch Gewalt. Und dann hat sie in der Zeit Erfahrung gesammelt, sie hat Programme, sie hat ein Konzept für den neuen Staat und so weiter. Das ist die klassische das klassische Konzept oder Muster von Revolution. Das Problem, was wir hier haben, dass eine große Sammlung von verschiedenen Bewegungen, Individuen, Facebook-Leute, die auf die Straße gegangen sind, was sie geschafft haben, dass sie das alte Regime gestürzt haben. Aber was neu aufgebaut wird, hier ist das Dilemma. Wie sollen die unorganisiert, also sind nicht alle unorganisiert, sind zu viele organisierte Bewegungen, aber sie sind nicht in diese klassische Art organisiert, sodass sie sofort wie eine Partei an Macht kommt und mit Programm aus der Tasche und dann, wie es bei Nasser war, das ist das Problem. Und die einzige stabile Institution, die noch im Lande ist, ist die Armee. Aber die Armee hat die Revolution nicht. Das heißt, sie hat nicht die Legitimation, dass sie das Land regiert, aber faktisch hat sie die Macht übernommen. Und das ist das Spiel zwischen Legitimation und Macht. Und man hat damals gesagt, die Legitimation ist in Medan Tahrir, auf dem Tahrirplatz. Aber die Macht hat die Armee für sich genommen. Und hier ist dieses Machtspiel zwischen beiden. Die Frage ist, in dieser Transformationsphase, was passiert? Wenn aus meiner Sicht, ich beobachte das täglich, dass die liberalen Kräfte in Ägypten sehr wachsam sind, dass sie genau sehen. Also es gab auch so ein Profilbild im Internet, wurde in Facebook in der letzten Zeit sehr populär. Das ist eine Scheuklappe auf einem Gesicht und dieses Gesicht wie ein Engel mit so Flügel und dann eine Scheuklappe und darunter steht die Armee grüßt oder sowas. Das heißt, ihnen ist schon klar, dass die Armee versucht, das alte Regime wiederherzustellen. Und es wird sich zeigen, wer dann also mittel- und langfristig dann Ausdauer hat und an diese Kritik bleibt. Das führt uns auch vielleicht zu der damals, als Mubarak gestürzt wurde, dann kam Suleiman. Suleiman ist der Chef von den Geheimdiensten, ägyptischen Militärgeheimdienste. Ist eigentlich ein Verbrecher, bekannt von seinem Folter und so weiter, aber das war nicht so bekannt. Und hier darf ich sehr gerne Herr Ruf widersprechen, den Punkt USA. Die USA hat nicht die Bewegung unterstützt. Hat nicht die Revolutionären unterstützt, weil sie waren dahinter, dass Suleiman an die Macht kommt und sie haben gewünscht, dass Suleiman, dieser Mann vom CIA, von Mukhabarat, von dem man erzählt, dass er selber sehr gerne als Hobby an Folter beteiligt war, also der hat auch so mit eigenen Händen gemacht, weil es ihm Spaß gemacht hat und solche Dinge. Und daran war die USA sehr interessiert, dass er die Macht übernimmt. Sie waren dafür, dass Mubarak weg ist, weil das schlechte Karte ist. Aber sie waren nicht für die Revolution, sie waren nicht für die jungen Liberalen, die auf die Straße gegangen sind, im Gegensatz. Und dann hat das nicht geklappt, weil sie sind wieder gegen Suleiman. Da war ich schon selber Also teilweise war ich auch im Tahrirplatz mit den Leuten und habe mitbekommen, wie später Suleiman gestürzt wurde mit Mubarak und dann Shafiq, also auch ein General, was die USA sehr gerne hätten. Er wurde auch gestürzt durch Demonstrationen. Das heißt, diese Spiele von den USA hat nicht geklappt, weil die Menschen bewusst waren, was passiert. Und Suleiman ist gestürzt mit Mubarak. Aber das zeigt uns, dass die USA nicht an die Demokratisierung Ägyptens, sondern sie wollten einen neuen Vertreter haben, der ihren Interessen weiter vertritt. Das klappt nicht. Was sollen sie sonst machen? Natürlich müssen sie sagen, sie sind für die Revolution. Sollen sie heute sagen, wir sind für ein korruptes Regime, für Folter? Es geht nicht anders. Deshalb, ich gebe überhaupt keine Bedeutung für eine positive Rolle von den USA. Im Gegensatz. Und an diesem Punkt müssen auch die neuen liberalen Kräfte sehr kritisch bleiben und erkennen, dass es gibt keine Freundschaft mit Westen und USA, sondern es gibt Interessenvertretung und sie müssen versuchen, Unabhängigkeit zu bekommen. Das heißt, ich will nicht sagen, Ägypten soll irgendwie ein anti-westliches Land werden. Nein, aber unabhängiges Land. Weder gegen Westen noch ein Agent von USA und militärische und wirtschaftliche Interessen des USA. Ich glaube, dass man heute sehr kritisch dabei ist. الوضع الحالي في تونس هو أنه سيقع معناها وقع الاتفاق أنه سيقع سن دستور جديد أي أنه تغيير كامل لنظام الحكم وبناء نظام حكم طبقا دستور جديد للقيام به المأمورية سوف يطلب من الشعب التونسي انتخاب مجلس تأسيسي جديد كنت ترجمون بس إيش المجلس التأسيسي إيش عمله؟ هو المجلس التأسيسي هما 199 نائب عن داخل الجمهورية و19 نائب عن العمال التونسيين في الخارج وسيقومون بتحرير الدستور القادم للجمهورية الثانية. Vielen Dank. Also am 23. Oktober wird eine verfassungsgebende Versammlung gewählt. Aus kam Ordu? 119. Okay, 119 aus dem Inland. 218 vom Inland und 119 vom Ausland, also im Ausland lebenden Tunesiern, ja, die dann die neue Verfassung erstmal kreieren. 60.000 Ah, okay. Shukran. Also die werden insgesamt 218 da reingewählt. Ja, aus welchem Kreis? من أي من من من الذي ينتخب إلى هذه الانتخابات يعني الترشح لهذه الانتخابات حر أي تونسي يمكن يترشح لهذه الانتخابات سواء في إطار قائمة مدعومة بحزب أو قائمة مستقلة الاستثناء الوحيد هم اللي وقع استثناء في الفصل 15 من القانون الانتخابي وهم اللي كانت عندهم مسؤوليات سابقة في التجمع أو الذين كانوا يناشدون الرئيس السابق لمواصلة حكم البلاد. Jeder Tunesier und jede Tunesierin kann sich frei wählen lassen, ob als Vertreter einer Partei oder als eigene Liste. Die einzigen Ausnahmen sind Personen, die vorher das System und sozusagen aufrechterhalten haben oder sehr wichtige Positionen im vorherigen System besessen haben. Ja. هو الأهم تغير باش يحصل في تونس أنه لأول مرة في تاريخه باش ينتخب شكون الأشخاص اللي باش يحكموه وشكون الأشخاص اللي باش يعملوا له نظام الحكم معناها الدستور اللي باش يلتزم به في المرحلة القادمة هذه وهالانتخابات هذا قلنا ستتم بدون أي وصاية من السلطة أي عن طريق هيئة مستقلة لا علاقة لها بالسلطة الحاجة الثانية أنه بمجرد انتخاب هالمجلس التأسيسي ستنتهي مهمة الحكومة الحالية وسينتهي مهمة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الحاليين وسيقع الاختيار حسب موازين القوى اللي ستفرزها الانتخابات رئيس جديد وحكومة جديدة تكون عندها شرعية انتخابية ونعتقد أنه الوصول وهل الحكومة والرئيس هما أنفسهم سيكونوا حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت، لأنه الحكومة الصحيحة سوف لن والرئيس الرسمي لن يتم إلا بعد انتهاء أعمال المجلس التأسيسي، وسيتم انتخابه على ضوء الدستور الجديد وتبقى معناها انتخابات تشريعية عامة وليس من طرف معين من طرف مجلس تأسيسي. معناها هو تمشي يمشي تقريب عام ولا عامين. جميع الدول اللي صارت فيها تحولات ديمقراطية وفضلت التحول بطريقة ديمقراطية تقريبا مشيت في هالمسار هذايا، نحن مصرين عليه، نعرف اللي هو فيه تكاليف أكثر وربما حتى تبعات على الاقتصاد أشد، ولكننا نعتقد أنه ربما يكون هو الأهم. معناها لأن أنا الوقت في تونس لإيجاد تنمية سياسية وللاهتمام بالمؤسسات ولتركيز مؤسسات صحيحة وقوية تكون هي السند لكل تنمية صحيحة في المستقبل. Wie gesagt, der Prozess, der vor uns jetzt steht, fängt damit an mit der verfassungsgebenden Versammlung, die gewählt werden soll. Und wenn diese gewählt wird und die Gesetze und mit dieser Verfassung endet dann die Aufgabe der aktuellen Regierung und dann wird eine neue Regierung gewählt. Und wir wissen, dass wir sehr viel Bedeutung legen im Moment auf die politische Entwicklung in Tunesien. Und wir wissen auch, dass das sehr viel Zeit nimmt, weil wir wissen aus Erfahrung mit Vergleichsländern, dass wir über einen Prozess von 1 bis 2 Jahren reden, bis die neue Verfassung steht, bis die neue Regierung steht, bis das neue politische Konzept steht. Aber wir sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, erst die politischen Grundsätze und die Strukturen sauber aufzubauen und damit dann eine Basis für eine wirtschaftliche Entwicklung zu machen, die langzeitstabil ist, als umgekehrt mehr zu fokussieren auf die schnelle Lösung der Wirtschaft, aber damit eventuell die politische Entwicklung und die Strukturen aufzubauen, zu vernachlässigen, was auch ein Modell ist, was in anderen Ländern gemacht wurde, aber mit weniger Erfolg. Und daher wissen wir, dass dies eine Belastung sein wird, zeitlich und damit aber auch auf die wirtschaftliche Entwicklung, weil der Fokus mehr auf die Politik ist. Aber wir sind überzeugt, dass das der bessere Weg für Tunesien ist, jetzt zu gehen. مبدئيا هو صدور حكم، ولكن المشكلة اللي تطرحها المحاكمة هي أنه سيحال على محكمة عسكرية، وهي في العادة محكمة استثنائية ما فيهاش استئناف، ربما ما فيهاش معناها ضمانة المحاكمة العادية، وربما هالشيء هذايا باش يعطل حتى إمكانية الجلب. الموضوع تروح حاليا واعتقد انه تم اعلان عليه اليوم في ندوه صحفيه انه تحويل المحكمه العسكريه من محكمه استثنائيه الى محكمه خاصه، اي انها تقريبا بجميع ضمانات واجراءات المحكمه العاديه، ولكن فقط انها تكون كان تختص بالقضايا التي تكون لها صبغه عسكريه فقط، وربما بهذا تبدا المحاكمه هذه بشكل طبيعي في الايام القادمه. Oh, ich das bei 10 kriege, muss ich mal gucken. Also, grundsätzlich erwarte ich ein Urteil. Aber das Problem oder die delikate Lage ist, dass er vor einem militärischen Gericht gestellt werden soll. Und das befriedigt uns nicht, weil das bedeutet, dass es ein Ausnahmegericht ist, wo nicht alle normalen Regeln in einem Gericht gehalten werden. Und da können zwar alle Strafen vergeben werden, aber eventuell haben Sie gehört, heute wurde es publiziert, dass es immer mehr Überlegungen gibt, dieses militärische Gericht von einem Ausnahmegericht zu einem Spezialgericht umzutitulieren und dadurch eben auch die ganzen Spezialmaßnahmen, die ein Gericht haben muss, um ein gerechtes Verurteilen einer Person zu ermöglichen, beinhaltet. Das ist wichtig, um daher am Ende dann auch tatsächlich ein gerechtes Gerichtsurteil gegen ihn fällen zu können. هي المشكلة متاع تونس أنها داخلة كثيرا في الاقتصاد العالمي. تونس تقريبا تعمل في 75% من تجارتها الخارجية مع دولة واحدة هي فرنسا، وتقريبا 85 معناها التجارة تقريبا الأغلبية الساحقة متاعها تتم مع أوروبا. معناها هي تم اختلال كبير في الوضعية الاستراتيجية، وهذا هو اللي كان معناها اللي نقصدوه كي نقولوا أن أوروبا كانت تساند في بن علي. معناها انها حتى انها تقريبا احتكرت التجاره مع تونس، ما سمحتش بتوازن اقتصادي يسمح حتى للبلاد. احنا ماناش ضد التجاره والتوسيع التجاره مع اوروبا، ولكن نريد ان في تتوسع ايضا مع دول اخرى من العالم، وما نقعوش، وبالعكس تونس صحيح ملزومه بالاقتراض في المرحله القادمه، هذا لا شك فيه. عندنا عدد العاطلين سيزداد، عندنا الطلبات معناها الاستثمار ستزداد، عندنا متطلبات كبيره معناها ممكن معناها تحدث، وما عندناش موارد بالشكل السابق، لان الدوله ما زالت الموارد نتاعها ماهيش في نفس الاداء السابق. ولكن ناكد لك اللي الحذر من الوقوع في قبضة الرأسمال الدولي والوصول والتهدد تهديد البلاد بالإفلاس يهمنا أكثر، لخاصة وأننا في القرن 18 مرينا بالحاجة هذه وأفلست الدولة، وكان إفلاسها هو اللي دخل استعمار تونس. Die Situation ist nicht ganz so einfach, denn Tunesien hat heute schon eine Wirtschaft, die sehr viele Interaktionen mit der Weltwirtschaft zu tun hat. Das heißt, es ist nicht so, als ob wir in einer Insellage sind und von da aus uns überlegen können, wo wir hingehen wollen. Und es ist eine sehr prekäre Lage, denn von unseren ganzen auswärtigen Außenhandel, Dankeschön, ist 75% davon mit Frankreich. Das heißt natürlich ein sehr großer Bereich. Und die Familie Ben Ali hat die ganze Wirtschaft in Tunesien derart in fester Hand gehabt und hat aber damit auch viele Wirtschaftsaustausch mit Ländern kontrolliert und selber definiert, um damit letztendlich für sich was einzukassieren. Wir sind offen und auch interessiert daran, dass die Wirtschaft und der wirtschaftliche Austausch mit anderen Ländern weiter passiert. Wir möchten nur, dass es auch noch ein bisschen offener und freiere Wahl gibt und nicht durch politische Vorgaben es nur mit Europa oder nur mit Frankreich passiert, sondern dass wir auch einfach freier mit allen Ländern machen können. Und wenn wir offen sind, gehen wir davon aus, dass wir auch sicherlich viel Geld leihen müssen in der Zukunft. Denn die Wirtschaft ist am Ende und es gibt jetzt viele Möglichkeiten. Das heißt, viele Leute wollen auch Investitionen machen. Und das heißt, man muss sich Geld leihen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen auch natürlich darauf achten, dass wir nicht unter Druck geraten und unter Abhängigkeit von der Weltwirtschaft. Das ist uns schon mal im 19. Jahrhundert passiert. Und da ist der Staat Tunesien pleite gegangen. Und als das passiert, fingen die kolonialen Mächte an, bei uns zu kommen. Das heißt, wir haben da unsere Finger verbrannt und wir wissen, dass wir darauf achten müssen. Aber wir sind nicht im komplett freien Raum. هو قضية الديون بتاع تونس، أول شيء احنا في تونس ممكن من البلدان القليلة اللي عمرنا ما تخلفنا في سداد الديون بتاعنا، وهو ما يعطينا حتى درجة ائتمانية ممكن في النفاذ للسوق المالية بشروط أحسن، وأنه أي تخلف عن السداد ولا توقف عليه هو خسارة لتلك الدرجة ولتلك المدخل للسوق المالية الدولية اللي لازم يحسب قبل كل قرار. صحيح ثم في تونس آراء كبيرة تعتقد أن إذا كان ثم دول أصدقاء لتونس تحب تتضامن معهم يمكن تخصم لها بالديون، معناها ما عادش طلبها بالديون، تخصم لها من الفوائد. يمكن أنه احنا نعرفوا اللي هالقروض اللي كان ياخذ فيها بن علي جانب كبير منهم هو مشى في الفساد، وهذا أنا معناها ثم موجود معناها الطرح هذا ومؤسس من أول الأيامات، معناها تعرض في تونس وربما تبناها الأخ حمر همامي نفس الشيء. معناها إشكالية الديون مطروحة ولكن في جدل داخلي وغير مباشر. احنا تويك نعتقد ان جميع الدول الأوروبية لم تلتزم لتونس بأي شيء، وكلها تنتظر حكومة منتخبة حتى تلتزم معها. معناها هي قرارات حتى الوعود اللي تعطي فيها ما هيش واضحة بالضبط، ظاهر انها تقول لك نعطي الحكومة معناها نعرفها اللي هي باش تنتهي بعد شهر، شنو نستفيد؟ تريد ان تستعمل هالورقات هذه، ونتمنى ان تكون برشا كثير من الدول في اتجاه تخفيف عبء الديون على تونس اللي هو كبير جدا. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Er wird in Tunesien intern diskutiert. Und wir haben auch öffentlich schon gesagt, dass jedes Land, was freundschaftlich gegenüber Tunesien steht, doch eigentlich uns Teile der Schulden erlassen soll oder die ganzen Schulden. Aber die Frage ist nicht ganz so einfach, denn wir wissen ganz genau, wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben mit der Vergangenheit nichts zu tun und wir zahlen nichts zurück, dann heißt es auch, dass die Tür, neue Gelder zu kriegen, wenn wir uns Geld leihen müssen, eventuell zu sein wird. Und das ist unser Problem heute, dass wir auch an die Zukunft denken müssen, wo wir unser Geld kriegen wollen. Das heißt, ja, diese Überlegung wird diskutiert, denn viele der Gelder, die geliehen worden sind, wurden eigentlich nur für die Korruption eingesetzt. Da hat das tunesische Volk nichts davon bekommen. Und dadurch ist es eigentlich auch unrecht, dass das tunesische Volk jetzt zum Zahlen gebeten wird. Dennoch, wir sehen heute die Realpolitik der Weltregierungen, die mit der jetzigen Regierung Tunesien nicht über neue Kredite verhandeln wollen, sondern sie wollen erst warten, wer gewählt wird und wer dauerhaft steht, um das zurückzuzahlen. Da sieht man schon, wie das Spiel gespielt wird. Und dass daher die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man jetzt sagt, man will die alten Schulden nicht bezahlen, dass man danach wieder neue Kredite kriegen kann, schwerer sein wird. Ich würde jetzt gerne drei Fragen noch sammeln, weil es ist 9 Uhr und wir müssen spätestens hier um 8:45 beenden. Eine Frage in der Mitte da. Dankeschön. من هي الجهة المخولة بوضع قائد بهذا الأسماء والآلية المتبعة؟ Ich übersetze nur die Frage, wie ist das Verfahren, wer ist denn die Gruppe in Tunesien, der überhaupt die Namen nominieren kann für die Wahlen der verfassungsgebenden Versammlung und welche ausgeschlossen werden? Wer entscheidet darüber, wer ausgeschlossen wird? قضية الممنوعين من الترشيح هم مبدئيا وقع التنصيص عليهم في فصل 15 من القانون الانتخابي وهم كل من تحمل مسؤولية طيلة العهد النظام تاع بن علي اللي هو 23 سنة في الحزب الحاكم لن سواء في الحزب الحاكم وفي غيرها لن يكون له إمكانية في الترشح لمجلس التأسيس هاني باش نعطيهم لك أنا نكمل هالمسؤوليات أول شيء ما هي المسؤوليات هالمسؤوليات هذه ما نصصناش عليها مسؤولية سوف يقع التصصيص عليها في مرسوم مستقل معناها ويتحدد من طرف الهيئة العليا هذه نتاع السلاح السياسي كذلك هالهيئة العليا إضافة إلى تحديد المسؤوليات معناها اللي ممنوعين ستحدد ايضا قائمه عن ناس احنا قبل بن علي انطلقت حمله لمناشدته للترشح لمرحله جديده رغم انه لم يمضى على انتخابه بضعه اشهر وبدات الجرائد تخرج في قوائم بالمئات احنا اعتبرنا ان الحمله هذه كانت حمله معناها معاديه للدستور ولاشخاصها معناها عبروا عن موقفهم من المرحلة القادمة باعتبارهم يحبوا يعاودوا بن علي ولذا لن يحق لهم الترشح في الدستور في المرحلة القادمة معناها وهذا نفس وهالقائمة نفسها هي لجنة في إطار الهيئة ستصدرها قريبا Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles beisammen. Also wir haben nicht einzelne Berufsdefinitionen festgelegt, wer alles nicht gewählt werden darf und wer gewählt werden darf bis jetzt. Sondern es geht eher im Allgemeinen im Paragraph 15 vom Wahlgesetz für die gesetzgebende Verfassung, dass jeder, der das alte System unterstützt hat und gefördert hat, darf nicht teilnehmen. Aber wir wissen, dass wir da mehr Klarheit brauchen. Nicht unterstützt und gefördert hat, sondern die Verantwortung getragen. Ja. Funktionäre. Ja, Funktionäre. Ja. Vielen Dank. Okay, aber es wird demnächst noch mal mehr Klarheit geben und mehr Definitionen geben. Dafür wird es eine neue Aussage geben, die schriftlich genauer festgelegt wird, wer daran teilnehmen kann und wer nicht daran teilnehmen kann. Ja. Und kann viel kann man zu allem oder hat du Stur, ein Stur, da doch, vorbei, an der Kunde, تونس. هو أي نظام وليس أي دستور. الدستور هو دستور سيقع الاتفاق، معناها الاتفاق عليه حسب التركيبة التي سينتجها المجلس الدستوري. احنا عندنا الدستور لابد أن يضمن الحريات، ولابد أن يعطي الضمانات لعمل كل المؤسسات، ولابد أن يحدد مختلف السلطة. هذه معناها ككل دساتير العالم. البقية هل أننا سنكون في نظام رئاسي أو برلماني أو مختلط؟ أنا أعتقد أننا يجب أن نتجه إلى نظام يضمن أساسا استقرار الوضع السياسي في البلاد، لأن حقيقة بحاجة استقرار، لأن القضية الأساسية هي قضية التنمية بعد الإصلاح السياسي. Die Frage, die sich für mich stellt, ist nicht, welche Verfassung Tunesien braucht. Die Verfassung, die wird gemacht von der verfassungsgebenden Versammlung. Die Frage ist wahrscheinlich eher, welches System kommt danach? Ob wir ein präsidentiales System haben, ein parlamentarisches System. Wichtig für die Verfassung aus meiner Sicht ist, dass sie alle Freiheiten sichert, dass sie die Garantien gibt, dass die verschiedenen Organisationen unabhängig voneinander arbeiten können und dass die Trennung der verschiedenen Machtapparate voneinander, wie wir es gewöhnt sind im modernen demokratischen System, dass das erfüllt wird. Aber das wird sich zeigen. Ja. ربما جواب قصير على موضوع المخابرات. يا جانا. يا جانا. Unterschriften zu sammeln für das Jahr 2014. Und diese Liste jetzt von den Zeitungen dienen auch, die werden okay. auch aufgenommen, um die Leute auszuschreiben. Okay, vielen Dank, das habe ich, ja. danke schön, das habe ich nicht ganz, okay. فقط فقط الليستات في القائمات مع الانتخابات من على ما ترجمتهاش بالألماني جيدا فهو زاد عليها okay. ولكن في موضوع المخابرات والشغل المخابرات ان كل واحد يتجسس على اخوه وعائلته كيف تتعامل في هذا الماضي الاسود وفي المستقبل هل عندكم مجموعات او نظم لمعامله التاريخ احنا نعتقد ان المخابرات ما زالت تعمل حاليا في تونس ولا نصدق منها بكل صراحه لم نتخلص تماما من حكم المخابرات ولا زالت سواء بشكل موازي ولا بشكل رسمي موجود الشيء هذا ولكن احنا معناها واعيين به مثلا حتى تصنت على الهواتف انا واحد من الناس نعرف اللي ما زالت موضوع تصنت ولكن انتقلت الى طرف اخر هو اللي يتصنت إن شاء أنا القضية هذه إن شاء الله ستطرح في إطار عدالة انتقالية في إطار وضع ديمقراطي صحيح وفي إطار سلطة منتخبة وما أعتقدش أن ممكن نتناولها في الوضع اللي إحنا فيه تو قبل استقرار الأوضاع السياسية في البلاد لكنها من أهم القضايا. Das Thema des Geheimdienstes und die Überwachungsapparat und die Überwachung der Leute aufeinander ist ein sehr wichtiges Thema. Allerdings, wenn er ehrlich ist, er glaubt, dass die Geheimdienste funktionieren immer noch und die Leute überwachen sich gegenseitig immer noch und das ist, der Apparat steht noch. Aber die Frage, wie man damit umgeht und wie man das sozusagen aufarbeitet, ist eine Sache, die sehr schwierig sein wird in einer Übergangssituation, wie wir sie jetzt haben. Und er geht davon aus, dass es eine viel bessere Chance hat, erfolgreich zu sein, wenn man erstmal tatsächlich einen neuen Strich gemacht hat mit einem neuen, frisch eine echt gewählte Regierung mit einem echten, mit einer echten Verfassung und dass man dann die Basis hat, um diese historischen Sachen gerecht aufzuarbeiten. Also das Problem ist bekannt, aber eventuell ist die Zeit jetzt gerade aus seiner Sicht noch nicht, gibt noch nicht die idealen Bedingungen, um es gerecht aufzuarbeiten. هو اي اعلق فقط هو اللي حبيت نقول راهو نظام المخابرات ما يسقطش بين يوم وليله معناها هي اجهزه احيانا سريه حتى على بعض اجهزه اخرى رسميه بجانبها واحنا راهو من اتى ممكن كي تعطي المانيا الشرقيه كمثال الجهاز البوليسي في تونس أنا أقول لك ممكن نظام بن علي أكثر منها تعقيدا ومعناها التركيز في المسألة الاستخباراتية ولكن اللي نحب نقوله أننا هناك مؤسسة أمنية بصدد الإصلاح هناك شيء قاعد يتغير ما زال ما عندناش يدنا على الأرشيف الكل ولكن عندنا يدنا على جانب كبير منه ما زال معناها الصراع ما زال متواصل ولكن أعتقد أنه صراع في صالح لحد اليوم في صالح تجاوز هالمرحلة هذه ومحاسبة لهذا السبب. ولكن أرشيف محفوظ عليك ولا لا؟ فيه المحفوظ وفيه اللي حاولوا يتلافوا، ولكن حتى كل شيء ممكن نرجعه. Also die Geheimdienste kann man nicht in einem Tag und einer Nacht vernichten. Das ist vor allem in solchen Ländern wie in Tunesien gibt es eben nicht nur einen Geheimdienst, sondern es gibt mehrere Geheimdienste, die sich gegenseitig bewachen. Und Teil davon sind offizielle, Teile sind dann geheime Geheimdienste, wovon sozusagen nur noch ganz wenige Leute wissen. Es ist alles sehr, sehr komplex in der Struktur. Aber es gibt eben tatsächlich jetzt die ersten Bewegungen, die Reformbewegungen, um das aufzuarbeiten, um das anzugehen. Einige Archive sind gesichert, einige Sachen sind eventuell vernichtet worden. Das ist noch alles nicht ganz so klar, aber der Wille ist da und der Weg ist gerade, geht in die richtige Richtung. So, eine letzte Frage, die ich noch hier habe, ist zum Thema der Rest des Volkes in Ägypten. Was machen die Nicht-Blogger in Ägypten? Ja. Es gibt einen sehr lustigen Begriff dazu, auf Arabisch heißt das Hizb al-Kanaba. Al-Kanaba ist Couch. Und Hizb ist Partei, ja. Also Partei ist der Couch. Das heißt, genau, Couchpartei. Das heißt, es gibt die islamistische Strömung, die Leute, die so religiös motiviert oder die Religion missbrauchen oder wie auch immer, aber diese Richtung, dann gibt es die Liberalen, die wollen Menschenrechte, die wollen einen zivilen Staat, sie wollen eine neue, moderne Verfassung und. Und dann gibt es Mehrheit, die schweigt. Und es gibt jetzt auch große Kritik an diese sogenannte Couch-Partei, dass sie endlich mal den Mund aufmachen sollen und sich auch entscheiden sollen. Und ihnen wird vorgeworfen, ihr Verbrechen ist noch größer als die sogar in dem damaligen Regime aktiv beteiligt waren. Aber zu schweigen ist auch ein Verbrechen. So viel zu Hizb al-Kanaba. Darf ich einen Punkt noch sagen? Also was mich sehr interessiert, dieser Übergang, diese Transformation und wie man in Tunesien damit umgeht und wie man in Ägypten auch damit umgeht und die Vergleiche. Interessanterweise gibt es auch sehr tolle Debatten in der arabischen Welt, in Ägypten, was man jetzt verfolgt. Und man merkt, dass die Kritiker Erfahrung anderer Länder wie in Südamerika oder Südafrika wird sehr oft erwähnt. Man studiert diese Erfahrung und guckt zum Beispiel die Frage von Wahrheitskommission. Wie soll man mit der Vergangenheit umgehen? Wie soll man mit diesem belasteten Gedächtnis umgehen? Was macht man mit den damaligen Mitgliedern der Partei? Soll man sie bestrafen? Soll man sie lassen? Also es gibt sowas wie einen Konsens. Sie sollen geparkt werden. Das heißt, wir brauchen jetzt 5 Jahre, um ein neues System aufzubauen. Und dann sagt man ihnen, bitte halt euch raus, vielleicht lieber von allein. Ja? Und dann, wenn was aufgebaut wird, dann könnt ihr mitspielen. Aber in dieser Phase sollt ihr ruhig bleiben und ausgeklammert werden, weil ihr da beteiligt wart. Solche kritischen Stimmen gibt es immer öfter und es gibt sehr gute Debatten. Also es ist auch gut, dass man diskutiert. Und das ist in den Medien jeden Tag gibt es Diskussionen über diese Dinge. Okay, dann Herr Ruf, darf ich von Ihnen noch ein abschließendes Wort hören? Ja, vielen Dank, wenn ich das Wort nochmal kriege. 3 Dinge, ich denke, wir sind gar nicht so weit auseinander. Da wäre ich missverstanden worden. Nein, natürlich sind die USA nicht die treibende revolutionäre Kraft hinter den arabischen Revolten. Aber ich habe irgendwo geschrieben, das ist der Regime Change Light. Ein bisschen mehr Rechtsstaatlichkeit, ein bisschen mehr demokratische Fassade, weil die Kessel am Explodieren waren und man das militärischer Gewalt, das haben Sie gelernt, in Afghanistan, Irak, nicht mehr regeln kann. Also ich denke, da sind wir nicht so weit auseinander. Das zentrale Problem bleibt, und das ist hier mehrfach angesprochen worden, die ökonomische Abhängigkeit. Die Ökonomien sind voll und ganz auf Europa ausgerichtet. Und wie sie da rauskommen sollen, der Tourismus ist nur ein Beispiel. Ja? Wenn bei uns Krise ist, fährt auch keiner mehr hin. Also das ist nicht nur, weil dort im Augenblick die Krise ist, genauso mit den verlängerten Werkbänken sämtlicher europäischer Automobilproduzenten, die alle in Ägypten und in Tunesien präsent sind. Und das Dritte ist die Sache mit der Schuldenstreichung. Ich meine wirklich, und das möchte ich hier deutlich sagen, Sowohl die Europäische Union wie die Bundesregierung haben Hunderte von Millionen Euro bereitgestellt, um beim Demokratieaufbau zu helfen. Man würde diesen Ländern mehr helfen, wenn man die Schulden streichen würde und von den demokratischen Experimenten dort lernen würde. Applaus